Alles bringt er in Beziehung zu seinem Ich. Die Fragen, die ihm das größte Interesse abgewinnen, sind: Warum, wozu, was tragt's, was nützt's? Sein lebendigstes Interesse ist das Erfolgsinteresse, dem das Werkinteresse, das Sachinteresse gegenübersteht. Unjüdisch ist es, eine Tätigkeit, welche auch immer, als Selbstzweck zu betrachten. Unjüdisch, das Leben selber zwecklos schicksalsmäßig zu leben. Unjüdisch, sich der Natur harmlos zu erfreuen. Er ist nicht organisch original, sondern mechanisch rational. Die Wurzelung im Mutterboden der Empfindung des Instinktes fehlt. Und die moralische Beweglichkeit? Sie sorgt dafür, dass ihm in seinem Anpassungsbestreben keine lästigen Hindernisse durch allerhand sittliche oder ästhetische Bedenken bereitet werden. Sie macht gleichsam die Bahn frei, damit er sein Ziel erreichen könne. Zu Hilfe kommt ihm dabei der geringer entwickelte Sinn für das, was man die persönliche Würde nennen kann. Es kostet ihm weniger Anstrengung, sich selbst zu verleugnen, wenn es gilt, das vorgesteckte Ziel zu erreichen. Immer und immer wieder ist der Eindruck derselbe: höchste kapitalistische Leistungen zu vollbringen, eignet sich keine Eigenart so gut wie die jüdische. In der hellenistischen und kaiserlich-römischen Zeit begegnen uns die reichen Juden als die Geldgeber der Könige und die ärmeren liehen in den Niederungen des Volkes. Jedenfalls ist damals in der römischen Zeit schon von den jüdischen Schacherern die Rede. Ebenso standen sie bereits in vorislamistischer Zeit bei den Arabern, in denen sie gegen Zins liehen, in dem Rufe, dass ihnen Schacher und Wucher im Blute lägen. Es wäre nun wirklich an der Zeit, dass die Mehr verschwände, die Juden seien während des europäischen Mittelalters im Wesentlichen erst seit den Kreuzzügen in das Geldleihgeschäft hineingezwungen worden, weil ihnen alle Berufe verschlossen gewesen seien. Die 2000-jährige Geschichte des jüdischen Leihverkehrs bis zum Mittelalter beweist doch wahrhaftig schon deutlich genug die Irrigkeit jener Geschichtskonstruktion. Werner Sombart, Die Juden und das Wirtschaftsleben, Leipzig 1911, Seite 150 bis 373. Professor Sombart, Lehrer an der Berliner Handelshochschule, erklärt in der Vorrede seines Werkes, sich persönlicher Werturteile aus seinen Untersuchungen zu enthalten, gleichwohl fehlt es nicht an anerkennenden Äußerungen für das Judentum und gelegentlichen Verspöttelungen der Judengegner. Diese können seinen Witz umso gelassener hinnehmen, als er in seinen Schlussfolgerungen, wie obige Auszüge zeigen, auf einer Fülle von Urkunden aller Zeiten und einer streng sachlichen Bewertung derselben fußend zu genau demselben Ergebnis über Wesen und Wirken des Judentums kommt, wie die Judengegner aufgrund ihrer praktischen Beobachtungen. Die Beweisführung für diese Frage ist durch das Sombartsche Werk unwiderleglich im Sinne des Antisemiten geschlossen. Die Missgriffe Sombarts sind in Stoltheims Rätsel widerlegt. Ferdinand Roderich Stoltheim: Die Kaufleute alter Zeiten fühlten sich nicht so sehr als Konkurrenten wie die heutigen. Sie waren nicht so zahlreich und durch die Gildengerechtsame war jedem ein gewisses Absatzgebiet gesichert. Die Sucht, sich gegenseitig zu verdrängen, trat nicht hervor und wurde durch den Standesstolz in Schranken gehalten. Ein Gefühl des Wohlwollens und der gegenseitigen Duldung beherrschte, den christlichen Lebensanschauungen entsprechend, wie alle Kreise, so auch die kaufmännischen. Anders stand der Hebräer dieser Sachlage gegenüber. Er kam als ein Fremdling in diese für ihn neue Welt hinein, als ein Überzähliger, den niemand gerufen hatte und nach dem sich niemand sehnte. Er war auch mit den eingeborenen Bewohnern des Landes weder durch Bande des Blutes noch durch gemeinsame Geschichte, Heimatgefühle oder durch religiöse und soziale Anschauungen verknüpft. Er fühlte sich als Fremdling und sah in den anderen Fremde, die ihm gleichgültig waren. Er wollte unter ihnen mit allen Mitteln und auf allen Wegen sich Raum verschaffen. Er sah in den mitstrebenden Konkurrenten nicht Gleichberechtigte, nicht Volksgenossen. Seine Lebensanschauung in Gestalt seiner Religion hatte ihn gelehrt, dass sein Volk etwas Besonderes, dass er auserwählt sei, und in den heiligen Büchern seines Volkes stand die Verheißung, er werde sich aller Reichtümer der Welt bemächtigen, um über alle Völker zu herrschen. Die Völker der Welt wurden in des Hebräers Gesetz als Fremdlinge, als Feinde hingestellt. Er kannte weder Rücksicht noch Schonung für sie, für ihn galt es, sie zu enteignen und sich dienstbar zu machen. Der Hebräer ist überall darauf bedacht, ruhende Werte zu mobilisieren, in Umlauf zu setzen und klingenden Augenblicksnutzen daraus zu ziehen. Aber es fehlt ihm der organische Weitblick. Ihn kümmert nicht die Sorge um die fernere Zukunft. Was der Hebräer besitzt, ist nicht die Frucht eigenen Fleißes, sondern anderen entzogen. Er schafft nicht neue Werte, er bewirkt nur eine Verschiebung des Besitzes, und sein Kapital besteht im Wesentlichen aus den Schulden der anderen. Ist es nun wirklich ein so großer Segen für ein Volk, wenn nachgewiesen werden kann, dass die Hebräer Milliarden besitzen in Gestalt von Leihkapitalien, für welche die produktiven Stände die Zinsen aufzubringen haben? Was will es nun bedeuten, wenn gesagt wird, wo die Juden sich hinwenden, da entstehen neue Reichtümer, neue Kapitalien? Sollte man nicht vor allen Dingen betonen, da entstehen in erschreckendem Maße neue Schulden? Sind es doch nicht die wirklichen Reichtümer der Völker, welche durch die Juden vermehrt werden, sondern deren Schuldverpflichtungen, die unter dem trügerischen Namen des mobilen Kapitals zu unheimlichen Summen sich anhäufen, in Wahrheit aber nur ein Scheinbesitz, ein imaginärer Wert sind? Im Jahre 1892 hat die Berliner Getreidefirma Kohn und Rosenberg, unterstützt von wer weiß wie vielen Hintermännern der Schawrusse, durch Massenaufkäufe in Roggen und Einbehaltung dieser Vorräte einen solchen Mangel an der unentbehrlichen Brotfrucht erzeugt, dass der Roggenpreis in wenigen Monaten von 140 auf 290 Mark anstieg. Dann verkaufte sie und verdiente an diesem Geschäfte in ganz kurzer Zeit rund 18 Millionen Mark. Unsere meisten Zeitungen und unsere liberalen Sittenwächter fanden für diesen Brotwucher nach alttestamentlichem Muster kein Wort des Abscheus. Ebenso wenig Interesse hat der Hebräer an der einheimischen Bodenproduktion. Sein Händlersinn muss wünschen, dass alle Dinge vom Erzeuger bis zum Verbraucher einen möglichst weiten Weg zurücklegen und dabei möglichst oft die Schlagbäume seines Zwischenhandelmonopols zu passieren haben. Je mehr die Waren in der Welt hin und her wandern, je mehr die Völker abhängig werden vom ausländischen Bezuge, desto besser für den Hebräer. Hieraus entspringt die Sucht des Hebräers, ausländische Waren zu bevorzugen. Er wird immer der Erste sein, der Neues aus fremden Ländern zu bringen weiß, und er ist ein unermüdlicher Lobpreiser alles Fremden. Er wird stets versichern, die ausländische Ware sei besser als die einheimische, ja, er behauptet sogar, das Korn des Auslandes sei nahrhafter als das des deutschen Bauern. Er weiß wohl, dass die einheimische Produktion sehr leicht den Weg vom Produzenten direkt zum Konsumenten findet, ohne ihn als Vermittler zu brauchen, und das geht ihm gegen den Strich. Darum ist der Jude ein abgesagter Feind des einheimischen Landbaus. Mit fanatischem Hasse verfolgt er den Bauern, den Agrarier, der ihm durch seine fleißige Produktion das Handelsmonopol stört. Darum wird er auch nicht müde, das Lob des internationalen Freihandels zu singen, die Schutzzöllner zu schmähen, die Städter gegen den Landmann aufzureizen und nach Möglichkeit zwischen beiden Zwietracht zu säen. Der Sesshafte wünscht die Beharrung und Stetigkeit, der Nomade den Umschwung und die Mobilisation. Während wir den Handel auf das Notwendige beschränkt sehen möchten, trachtet ihn der Jude ins Unbegrenzte und auf alle erdenkbaren Gebiete auszudehnen. Was die Börsen heute betreiben, ist schlichtweg Falschspiel. Die Kurse werden künstlich von der Schawrusse gemacht, Angebot und Nachfrage künstlich erzeugt und alles das nur zu dem Zwecke, um in dem beständigen Auf und Nieder des Kurszettels die ahnungslosen produktiven Völker auszupowern und den Reichtum Israels unablässig zu mehren. Als sie die Massen in der Gründerzeit 1871 bis 1873 hinlänglich geplündert hatten und ihren Schwindelbau dem Zusammensturz nahe sahen, schickten sie ihren Stammesgenossen Lasker, den damaligen Stern und Wortführer der Nationalliberalen Partei im Reichstage, vor, um den Gründertöter zu spielen. Er entlarvte denn auch mit unendlichem Geräusch einige Mitglieder der konservativen Partei als Gründergenossen, ließ aber die Hauptmacher, seine Stammesbrüder und liberalen Parteifreunde, frei ausgehen. Damit erreichte er den doppelten Vorteil: den Unwillen des um ungeheure Summen geschädigten Volkes von den wirklichen Schuldigen ab, auf die gegnerische Partei zu lenken und sich zugleich noch als Hüter der öffentlichen Moral aufzuspielen. Die von Juden beeinflusste Presse half mit, die allgemeine Entrüstung gegen die Sündenböcke aus dem konservativen Lager nach Kräften zu schüren.